nicht, was ich tun soll. Liegala im Bett. Bin grad am Verzweifeln, ein paar Stunden bist erst weg. Ich lieg auf deinem Polster, ja, schau auf die Decken. In meinem Innersten ein Gefühl, als da die gleich verrecken. Warum bist du gegangen, kann mir das bitte wer sagen? Die Schmerzen in der Brust kann ich nimmer ertragen. Ich steh auf Draht auf, geh ins Wohnzimmer. Ein großer Höllerraum, da sitzen wir sonst zu zweit immer. Überall wo ich hinschau, Erinnerungen von dir. Geh jetzt in die Kuchel, hol mir gemütlicher Bier. Nimm meine Chicks, Zippo und geh am Balkon. Schau in die Stern, was nicht warum, setz mich am Boden. Zieh mir eine an und nimm den ersten Zug. Ein Hocker vor der Hüsen, der tut mir jetzt gut. Eine lange Zeit vergiss ich, was ich da tue. Doch meine Gedanken lassen mir keine Ruhe. Ich lieg nachts in meinem Bett und kann die Augen nicht schließen, weil tausende Krisen die Laune vermiesen. Ich glaub nicht an Liebe, das Leben ist hart, bin down wie noch nie und den Tränen so nah. Ich hab eh keine Wahl, also stehe ich auf, ein kurzer Spaziergang, ich gehe hinaus. Regen zieht auf, doch ich geb eine Scheiß, muss den Kopf freikriegen und rede mir ein. Dieses Leben ist geil, doch ich glaube mir nicht, es ist kalt und ich bin schon ganz taub im Gesicht. Geh nach Hause, denn ich brauch ne Pause für mich. Greife zu ne Flasche und ich saufe mich dicht. Das ist sicher keine Lösung, doch es gilt diese Fragen. Betäubt meine Schädel und hilft mir verschlafen. Ich will nicht mehr warten und nehme Tabletten. Will noch jemand kommen, um mein Leben zu retten. Ich weiß es nicht, doch es ist mir egal. Und wenn ich mehr ehrlich bin, dann bin ich richtig am Arsch. Und ich sehe keinen Mond, nur den schwarzen Himmel und es steht für den Tod. Ich bin elend gewohnt, aber das ist zu viel, denn ich kann nicht mehr gewinnen und ich hasse verlieren. Also mach ich das Beste daraus. Schließe meine Augen, bald checke ich aus. Ob mich irgendwer vermissen wird, das ist mir egal. Denn was auch noch passiert, ich werde es nicht mehr erfahren. Man, ich klammer mich ins Leben, aber es hat keinen Sinn. Also gebe ich einfach auf und ich vergesse, wo ich bin. Denn ich halte es nicht mehr aus, anscheinend bin ich nicht so hart. Liege stundenlang in meinem Bett und finde keinen Schlaf. Ich verliere meine Hoffnung, weil ich keine Chance hab. Und es ist mir ganz egal, ob ich noch einmal aufwache.